Kang Ha-guk, Gesundheitsminister der TVRK, führte am 4. Mai mit Catalina de Bandas Aguilar, Sonderberichterstatterin für das Recht der Behinderten des UNO-Menschenrechtsrates und ihre Begleitung, ein Gespräch bei ihrem Höflichkeitsbesuch.